Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Meinungsforschung. So denkt Deutschland. Wirklich? Ein Feature von Ulrike Köppchen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Arbeit der Bundesregierung? Sehr zufrieden? Zufrieden? Weniger zufrieden? Oder gar nicht zufrieden? Hey, Sie. Ja, genau Sie meinen wir. Nur eine kurze Frage. Nehmen Sie an Umfragen teil? Das ist vermutlich schwierig, mich zu erreichen tatsächlich, weil meine Handynummer jetzt nicht publik ist. Unser Festnetz gibt es zwar, aber ich glaube, wir haben mehr Telefonnummern theoretisch, als überhaupt bei uns dann tatsächlich zu klingelnden Telefonen führen. Wenn es eine Umfrage ist und ich das für seriös halte, dann nehme ich in der Regel dann doch tatsächlich teil, was aber auch damit zu tun hat, dass es mich professionell dann ein bisschen interessiert. Vermutlich mehr als nur ein bisschen. Denn Thorsten Faas ist Wahlforscher und lehrt politische Soziologie an der Freien Universität Berlin. Als solcher hat er täglich mit den Ergebnissen der Meinungsforschung zu tun und die sind zahlreich wie nie. Würden Sie sich als Fan des FC Bayern München bezeichnen? Auf keinen Fall. Befürworten Sie die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle Bürger? Eher nein. Halten Sie Olaf Scholz für einen geeigneten Kanzlerkandidaten für die SPD? Puh. Es gibt mehr Akteure am Markt und insofern gibt es auch mehr Umfragen, die diese Akteure produzieren. Man muss zunächst mal sagen, dass sich die Arten von Umfragen sehr vervielfältigt haben, wenn man so will. Und wenn Sie auf bestimmte Internetseiten gehen, dann werden Sie ja dort häufig mit Umfragen begrüßt. So derart die Umfrage des Tages, was aber mit seriösen, wissenschaftlichen, auf Repräsentativität hin ausgerichteten Umfragen eigentlich nichts zu tun hat. Essen Sie Nutella-Brote lieber mit oder ohne Butter? Trotz oder gerade wegen der Allgegenwart von Meinungsforschung ist das Vertrauen in sie rapide gesunken. Jetzt haben wir aber in der jüngeren Vergangenheit erlebt, dass Trump und Brexit mögen so als prominenteste Beispiele genügen, dass Umfragen eben manchmal auch wirklich an prominenter Stelle daneben lagen. Naja, und daraus sind dann eben diese Forderungen erwachsen. Wenn man sagt, okay, wir können euch offenkundig nicht mehr trauen. Die USA, Anfang der 1930er Jahre. George Gallup betritt die Bühne, der Vater der modernen Meinungsforschung. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber wer weiß, ob ohne Gallups meisterhafte Selbstinszenierung die Meinungsforschung den gleichen Stellenwert erlangt hätte, den sie heute hat. Geboren wird Gallup 1901 in Iowa, in einer durch und durch normalen Gegend, mit durch und durch normalen Bewohnern. Dort kann man leicht auf die Idee kommen, einige Menschen gewissermaßen stellvertretend für alle zu befragen. Natürlich will er gute Geschäfte machen, aber er hat auch eine Mission: dem vergessenen kleinen Mann eine Stimme geben. Nicht nur die Eliten sollen in der öffentlichen Debatte gehört werden, sondern auch das Volk. Und wenn in der Demokratie die Regierung auf dem Willen des Volkes gründen soll, dann muss eben einer rausgehen und das Volk fragen, was es will. Ja, hier sind wir im Maschinenraum der Meinungsforschung, in einem von vier Telefonstudios für Kantar, die telefonischen Umfragen durchführen. Wir hier in Berlin natürlich mit dem Schwerpunkt für InfraDestima, die politischen Umfragen für die ARD. Derzeit sitzen knapp 70 Interviewer hier und führen die Umfragen durch, melden sich in den deutschen Haushalten und stellen die brisanten Fragen, die diese Gesellschaft hergibt. Kurz nach 17 Uhr. Im Telefonstudio von InfraTest DIMAP hat gerade die Kernarbeitszeit begonnen. Mit Headsets sitzen die Interviewer vor ihren Bildschirmen. Viele junge Gesichter und eine Handvoll ältere. Ein klassischer Nebenjob für Studierende und Rentner. Wie viel man hier als Interviewer verdient, will Tino Neuhaus, der Leiter des Telefonstudios, nicht sagen. Jedenfalls nicht, solange das Mikrofon eingeschaltet ist. Das kann ich nicht. Okay. Weil wir sind halt im Konkurrenzwettbewerb und. Nun gut, okay. Auch Interviews darf ich nicht mitschneiden, wegen der Privatsphäre der Angerufenen. Aber wir können ja mal so tun, als ob. Ja, schönen guten Abend. Andreas Hiller, mein Name, vom Forschungsinstitut InfraTest DIMAP. Sie kennen uns ja bestimmt aus den Nachrichten in der ARD, da finden wir öfters mal Erwähnungen. Wir machen ja zum Beispiel die Wahlforschung für die ARD. Heute führen wir eine Meinungsstudie zu verschiedenen aktuellen Themen durch. Wären Sie so freundlich, sich daran zu beteiligen? Die Teilnahme ist natürlich freiwillig und auch anonym. Wunderbar. Ihre Telefonnummer wurde von einem Computer zufällig generiert. Wir telefonieren also keine Listen ab, wir haben keine gespeicherten Nummern, sondern die Nummern werden von unserem Computer nach einem anerkannten wissenschaftlichen Verfahren generiert. Es nennt sich Random Last Digit. Dieser Verwendung können Sie natürlich jederzeit widersprechen. Forschung, Freiwilligkeit, Anonymität, Datenschutz. Andreas Hiller hat nur einige Sekunden, um die Person am anderen Ende der Leitung davon zu überzeugen, dass sein Anliegen seriös ist und dass er nicht unter dem Deckmantel einer Meinungsumfrage am Ende doch ein Paket zur privaten Altersvorsorge oder einen Mobilfunkvertrag an den Mann oder die Frau bringen will. Das ist nicht mehr so einfach, obwohl Infratest DIMAP gewissermaßen in der Königsklasse der Meinungsforschung spielt. Neben Instituten wie Forsa oder der Forschungsgruppe Wahlen, die ebenfalls wegen ihrer Wahlberichterstattung fürs Fernsehen bekannt sind. Ja, macht natürlich nicht jeder mit. Sie haben immer einen bestimmten Prozentsatz, aber ich glaube schon, dass mir das noch halbwegs gut gelingt, die Leute davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Und wie hoch ist der Prozentsatz derer, die letztlich teilnehmen? Michael Kunert, Geschäftsführer von Infratest DIMAP. Wir sprechen von einer Kooperationsrate, das heißt, wenn jemand am Telefon, also den Hörer abgenommen hat, sage ich jetzt mal, man hat also tatsächlich einen Kontakt mit einer Person, wie viel Prozent von denen nehmen dann an unseren Befragungen teil? Und das bewegt sich ungefähr bei 10-15%. Kann man unter solchen Voraussetzungen noch ein Ergebnis bekommen, was eben den wissenschaftlichen Qualitätskriterien genügt? Ja, kann man. Sie sehen das bei unseren Erhebungen auch im Vorfeld der Wahlen. Die Stimmung, die wir da messen, sind in der Regel nicht sehr weit weg von dem, was letztendlich auch bei den Wahlen herauskommt. Ja, das ist eine verlässliche Methode für diesen Zweck. George Gallup, you figured out that there are only like 22 different types of people in the world. And if you pick one of each of those types of people and figure out what their opinions are, you can then use your mathematical skills to figure out what everybody in the world is thinking. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. George Gallup. 1935 gründet Gallup sein American Institute of Public Opinion und bläst im Jahr darauf zum Angriff auf die Konkurrenz. Öffentlich fordert er die Zeitschrift Literary Digest heraus, die als unfehlbar gilt, nachdem sie fünfmal hintereinander den richtigen Sieger bei Präsidentenwahlen vorausgesagt hat. 10 Millionen Probestimmzettel verschickt der Literary Digest an amerikanische Bürger, etwa 2,5 Millionen kommen zurück. Sie ergeben einen klaren Sieg für den Kandidaten der Republikaner, Alfred Landon, bei der anstehenden Wahl. Gallup hat nur wenige tausend Menschen befragt und ist sich sicher, der Demokrat Franklin D. Roosevelt wird gewinnen. So sicher, dass er den Zeitungen, die seine Umfragen abdrucken, eine Geld-zurück-Garantie gibt, sollte er falsch liegen. Warum er so sicher war? Die Adresskartei, mit der Literary Digest arbeitete, bestand aus Autobesitzern und Leuten, die einen Telefonanschluss hatten. Und wer besaß so etwas schon in den 30ern? Gallup hingegen hatte auch den kleinen Mann befragt, und der wollte Roosevelt wählen. Methode schlägt Masse. George Gallups korrekte Vorhersage des Wahlsiegs von Franklin D. Roosevelt 1936 bedeutete den Durchbruch für die moderne Markt- und Meinungsforschung. Heute ist sie ein riesiges, lukratives Geschäftsfeld. Allein in Deutschland setzten die 115 Unternehmen der Branche 2017 knapp 2,5 Milliarden Euro um. Das hat das Fachblatt Research and Results in eine Befragung ermittelt. Doch nachdem es jahrzehntelang eigentlich immer nur aufwärts ging, stagnieren die Umsätze seit ein paar Jahren oder gehen sogar leicht zurück. Michael Kunert von Infratest DIMAP. Die Devise Geiz ist geil hat sich eben in vielen Bereichen durchgesetzt. Erst recht, wenn Sie daran denken, Zeitungen, Printmedien, geht es finanziell nicht gut. Sie machen seit Jahren einen Schrumpfungsprozess durch und da ist die Bereitschaft, für etwas Geld zu bezahlen, nicht so ausgeprägt, wenn es eine vermeintlich preiswertere Alternative gibt, wo man gar nicht sofort erkennen kann, dass sie minderwertig ist. Bekommt Infratest die Krise auch zu spüren oder geht es noch? Das ist generell für alle Unternehmen in dem Bereich, gibt es große Veränderungen und es ist sehr schwer, den Preis tatsächlich zu erzielen, den man auch braucht für eine qualitativ hochwertige Umfrage. Vor allem Zeitungen geben inzwischen weniger Umfragen bei klassischen Meinungsforschungsinstituten wie Infratest DIMAP in Auftrag. Und das hat auch mit einem Berliner Start-up zu tun, das sich nicht weniger vorgenommen hat als, mal wieder, eine Technologierevolution der Meinungsforschung. Hallo, ich bin Ulke Köpfchen, Deutschlandfunk Kultur. Ein Altbau im tiefsten Berlin-Kreuzberg. Hier hat CW seinen Sitz. Es gibt hier den Left Wing, der Trump Tower. Das klingt ja bedrohlich. Trump Towers sind immer Toiletten. Okay, verstehe. Und das hier ist quasi Right Wing, Left Wing und die Küche ist Chicken Wing. Co-Geschäftsführerin Janina Mütze, dunkelhaarig und zierlich, führt durch die Geschäftsräume. Die Chefin ist gerade einmal 28 Jahre alt. Vor 4 Jahren hat sie gemeinsam mit Gerrit Richter und Oliver Serfling CW gegründet. Das ist ja auch wieder eine Küche. Können hier einmal ganz kurz reingehen? Vielleicht ist es noch mehr Statistiker. Hey. 4 volle Schreibtische, dazwischen ein Sessel, auf dem ein Mitarbeiter mit dem Laptop auf den Knien sitzt. In einer Ecke döst ein riesiger Labrador. CW nennt sich nicht Meinungsforschungsinstitut, sondern Opinion-Tech-Unternehmen. Und auch sonst macht es manches anders als die Konkurrenz. Zum Beispiel rekrutiert CW die Teilnehmer seiner Umfragen übers Internet, über die eigene Website oder über die Online-Ausgaben verschiedener Zeitungen. Also wir haben im August 2016 den ersten Medienpartner, den ersten größeren Medienpartner gewonnen. Das war der Tagesspiegel in Berlin, der genau mit unseren Umfragen gestartet hat. Und dann kam im Dezember 2016 Spiegel Online auch dazu. Und das hat natürlich noch mal außerhalb von Berlin etwas mehr Reichweite erzeugt. Inzwischen arbeitet CW mit mehr als 20 Redaktionen zusammen, sagt die Geschäftsführerin. Von Focus Online, der Huffington Post, über verschiedene Regionalzeitungen bis hin zum Nachrichtenportal von T-Online. Und so funktioniert es. Da lesen Sie beispielsweise auf der Seite von Spiegel Online ein Stück zur Innenpolitik und mitten in diesem Artikel sehe ich dann als Leser eine Befragung. Und diese Befragung, die ist von uns in den Artikel reingesetzt worden. Da werden Sie zum ähnlichen Thema befragt, beispielsweise, wie finden Sie den Vorschlag der CSU, Folgendes zu tun? Und dann können Sie als Leser von Spiegel Online auf dieser Befragung abstimmen. Wenn Sie abstimmen, bitten wir Sie, sich mit 3 Soziodemografiker anzumelden, zu registrieren. Das heißt, Sie geben dann Alter, Geschlecht und Ihre Postleitzahl an und geben uns dann mit einem kleinen Häkchen die Erlaubnis, dass wir die Daten auch verarbeiten dürfen. Verarbeiten heißt, aus dem Pool der abgegebenen Stimmen wird nach einem Algorithmus eine Stichprobe von meist 5000 gezogen, die nach Alter, Geschlecht, Region, Bildungsgrad und weiteren Merkmalen der Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung entspricht. Um zu möglichst verlässlichen Ergebnissen zu kommen, ist CW also darauf angewiesen, seine Nutzer besser kennenzulernen. Und so bekomme ich, nachdem ich bei der ersten Umfrage mitgemacht habe, gleich weitere Fragen zugespielt. Freuen Sie sich im Sommer manchmal auf den Winter? Nö. Wie hoch ist Ihr monatliches Haushaltseinkommen? Geht euch nichts an. Wie bewerten Sie es, dass Angela Merkel Koalitionen von Union und AfD grundsätzlich ausschließt? Klar. CW gewinnt die Teilnehmer seiner Umfragen durch sogenanntes River Sampling. Man wirft also seine Angel aus und guckt mal, welche Fische anbeißen und bei der Umfrage mitmachen. Meine erste Abstimmung werde bei der Auswertung der Umfrage gar nicht berücksichtigt, sagt Janina Mütze. Sondern diese ist gewissermaßen der Köder, der den Fisch dazu bringen soll, sich für den Pool der Befragungsteilnehmer zu registrieren. Erst wenn CW genügend Angaben über eine Person gesammelt hat, werden ihre Votes mitgezählt. Mehr als 500.000 Mal wird CW zufolge am Tag abgestimmt. Eine gewaltige Datensammelmaschine. Und als Dankeschön bekommt jeder Teilnehmer sofort die Umfrageergebnisse zu sehen. In unserer App zeigen wir Nutzern sehr viele Ergebnisse an. Wir geben auch die Möglichkeit abzustimmen. Sie sehen hier rechts, wo überall gerade Live-Abstimmungen passieren. Also gerade in der letzten Stunde wurden knapp 64.000 Meinungen abgegeben. Das heißt, überall in Deutschland sehen Sie, wo die kleinen Punkte hier auf der Karte sind, stimmen gerade Menschen ab oder haben in der letzten Stunde abgestimmt. Wussten Sie, dass 12 Promille aller Deutschen Deutschland hassen? Oder 7 Gramm Kamille jeder Brite trinkt aus Tassen? Einzelkinder sind verzogen, jeder Dritte säumt die Fristen. Und auf 20 Dendrologen kommen 7 Galeristen samt Statistika. Was ich erlebt habe, ist, dass man uns am Anfang erstmal nicht wahrgenommen hat von Seiten der Markt- und Meinungsforschung. Ich glaube, das hat sich in diesem Jahr geändert, weil wir in diesen Fachmedien mittlerweile sehr stark diskutiert werden. Ich habe vor allem sehr viel Arroganz gespürt und spüre die auch noch heute von Teilen der Branche. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich vor 2 Jahren mit einem Geschäftsführer von einem Wettbewerber auf einer Podiumsdiskussion saß und mir im Nachgang der Handschlag verweigert wurde, als die Kameras aus waren. Ist das, was Sivay macht, seriöse Meinungsforschung? Darüber streitet die Branche inzwischen offen und heftig. An vorderster Front dabei Manfred Güllner, Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Das kann man nur als ganz hart als Scharlatanerie bezeichnen. Für Güllner sind Sivays Umfragen nichts anderes als das, was der gute alte TED in den 80er Jahren gemacht hat, ein Spaßtool. Das Televoting-System wurde damals zum Beispiel gern in Shows wie Wetten, dass eingesetzt. Die Zuschauer konnten dann per Telefonanruf abstimmen, ob die Wette wohl erfolgreich sein würde oder nicht. Das sagen uns ja auch Vertreter der Redaktion, die mit Sivay arbeiten, dass sie das ähnlich sehen, nur die Entscheidung ist ja woanders gefallen, in die Chefredaktion oder in den Verlagshäusern, um mit Sivay zusammenzuarbeiten. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man hier Ergebnisse bekommt, sondern dass man die Verweildauer auf einer Seite glaubt, dadurch zu erhöhen, indem man dieses Klick-Tool und was anderes ist, Sivay ja nicht, anbietet dem Leser. Auch andere Meinungsforscher halten von Sivays Methode nichts. Zum Beispiel Michael Kunert, Geschäftsführer von Infratest DIMAP, der Sivays Auftreten am Markt einfach nur unverschämt findet. Kollegen von mir sind auch im Sivay-Panel. Sie bekommen unendlich viele Befragungen, Aufforderungen zugeschickt. Also entweder, wenn jemand tatsächlich teilnimmt, der ist ein Berufsbefragter, der also alle 2 Tage oder was da eine Befragung macht, muss ich sagen, holla, was ist das denn? Ja, also ich möchte auch keine Berufsbefragten haben, die ständig irgendwelche Dinge ausfüllen. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass man die Grundgesamtheit, Bevölkerung, Wahlberechtigte angemessen wiedergibt. Befragungen, an denen nur am Thema Interessierte teilnehmen, können niemals repräsentativ sein, meint Kunert. Sivay-Chefin Janina Mütze hält dagegen. Online-Umfragen wird vorgeworfen, dass Menschen selbst entscheiden können, an der Umfrage mitzumachen. Ich sage immer, ja, das kann ich am Telefon auch. Also da entscheide ich mich dann vielleicht eher nicht mitzumachen, aber da gibt es auch ein Problem. George Gallup, you are a very smart man. You said, I'm gonna figure out what people are thinking. What I'm gonna do is, I'm gonna just ask a few people what they're thinking, and then I'm gonna multiply the percentages of the responses I get and to figure out what the entire country's thinking. Während das, was der Literary Digest machte, unmittelbar einsichtig ist, weil es auf der uralten Praxis des Zählens beruht, wirkt Gallup auf viele wie ein Zauberer. Immer wieder verweist er auf die wissenschaftlichen Grundlagen seines Verfahrens, Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie. Aber es hilft nichts. Warum wurde ich nicht interviewt? Warum kenne ich niemanden, der interviewt wurde, fragen viele. Wie kann es sein, dass man mit einem rein technischen Verfahren Aussagen über ein so komplexes Gebilde wie eine Gesellschaft treffen kann? Und weil im Grunde kaum jemand sie versteht, erregt Gallups Methode auf der einen Seite Argwohn und Skepsis. Auf der anderen Seite wirkt sie auf viele wie eine magische Praxis, der man blind glaubt. Und das ist im Grunde bis heute so geblieben. Um Mein Name ist Stefan Zins. Ich bin Statistiker, um genau zu sein, Service-Statistiker, also Umfragestatistiker. Und ich arbeite hier in Mannheim bei der GESIS, dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Ja, und mein Spezialgebiet sind halt eben Stichproben bzw. Statistik zu machen mit Stichprobendaten. Das Arbeitsgebiet von Stefan Zins berührt den Kern des gegenwärtigen Streits in der Meinungsforschung. Auf welche Weise rekrutiere ich die Teilnehmer einer Umfrage, um am Ende daraus verlässliche Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung ziehen zu können? Oder im Statistikerdeutsch die Stichprobenziehung? Also es ist natürlich so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber man hat natürlich lange Zeit auf die sogenannten Zufallsstichproben zurückgegriffen, auch in der Meinungsforschung. Nun ist es so, dass durch das sich ändernde Umfeld für die Umfragenforschung, das heißt, die Antwortbereitschaft der Bevölkerung geht in vielen Bereichen zurück, daran teilzunehmen. Und jetzt gibt es halt eben neue Methoden, die jetzt nicht mehr auf Zufallsstichproben zurückgreifen und die Leute quasi auf freiwilliger Selektion einfach durch das Teilnehmen an Umfragen, die im Internet präsentiert werden, so Daten zu sammeln. Von daher ist es schon eine Änderung quasi der Methodik, wie Personen rekrutiert werden für Stichproben. Von der Theorie her ist die Zufallsstichprobe den anderen Methoden überlegen, denn sie kommt ohne inhaltliche Vorannahmen aus. Aber funktioniert das auch noch, wenn nur noch jeder Zehnte, dessen Telefonnummer für die Stichprobe ausgewählt wurde, bei der Befragung mitmacht? Im Prinzip ja, meint Stefan Zins. Es gibt statistische Verfahren, wie man solche Ausfälle kompensieren kann, vorausgesetzt, man kennt deren Ursache. Ansonsten muss man mit Modellen arbeiten und zur Not auch mit Erfahrungswerten. Das ist jetzt auch keine schwarze Magie, also das ist gängige Methodik, die schon sehr lange verwendet wird. Und da gibt es auch eine absolut theoretische Grundlage dazu, unter welchen Bedingungen das funktioniert und unter welchen nicht. Natürlich wissen die meisten Institute, die so Wahlforschung betreiben, sehr genau. Also man hat da ein sehr gutes Gefühl dafür, welche Strata in der Bevölkerung wie wählen. Das heißt, diese Variablen, die vielleicht einen Einfluss auf das Wahlverhalten haben, die kennt man wohl ganz gut und kann dann versuchen, auf diese zu gewichten. Man guckt sich an, wie die Stichprobe aussieht nach diesem Ausfall, welche Gruppen sind unterrepräsentiert, die werden dann hochgewichtet. Und wenn man sowas natürlich oft macht und man hat dann auch Vergleiche, wie die Wahlergebnisse tatsächlich waren und kann dann natürlich versuchen, diese Gewichtungsmethode immer durch Feinadjustierung anzupassen und somit halt eben besser zu werden über die Zeit. Während bei der Zufallsstichprobe die Qualität der Umfrageergebnisse möglicherweise durch Teilnahmeverweigerung beeinträchtigt werden, droht bei Seveys Methode eine Verzerrung durch den Auswahlmechanismus. Denn die Befragten rekrutieren sich gewissermaßen selbst, sei es, weil sie das Thema der Umfrage interessiert, sei es, dass sie generell gern an Befragungen teilnehmen. Einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung wird man so keinesfalls in die Stichprobe bekommen. Doch auch für diese Verzerrung gibt es im Prinzip statistische Korrekturmechanismen, aber sie sind mit deutlich mehr Unwägbarkeiten verbunden. Das Problem, das ich da sehe, man stützt sich immer auf gelernte Zusammenhänge aus der Vergangenheit. Das heißt, man trifft Annahmen und man verwendet statistische Modelle. All das braucht halt eben eine Zufallsstichprobe im Prinzip nicht. Das heißt, eine Zufallsstichprobe ist sozusagen robust, was das angeht. Man geht mit gar keinen Annahmen rein, weil ich das nicht brauche. Ich brauche nur zu wissen, was die Wahrscheinlichkeit war, dass irgendjemand in der Stichprobe landet. Von daher, wenn jetzt plötzlich das Meinungsfeld sich verschiebt, kann es natürlich sein, dass ich mit den anderen Methoden, die hauptsächlich auf Modellen basieren und auf Vorstellungen, wie es denn in der Vergangenheit war, dass ich da daneben liege. Und eine Zufallsstichprobe würde das einfangen. Ganz verwerfen sollte man diese Methode jedoch nicht, meint Zins. In der Marktforschung werde schon seit längerem mit Reverse Sampling und anderen Nicht-Zufallsstichproben gearbeitet. Da haben die durchaus auch eine Akzeptanz. In der Meinungsforschung ist das anders, aber das kategorisch auszuschließen, dass man damit nichts machen kann, ist auch ein bisschen schwierig. Aber es bestehen erhebliche Probleme, gerade wenn man sich von dem Hintergrund anguckt, warum man eigentlich Zufallsstichproben benutzt. Vielleicht liegt die Zukunft ja in einem Methodenmix. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Art, Daten zu generieren, sicherlich bleiben wird. Und das kann auch in manchen Zusammenhängen sinnvoll sein. Und man kann es vielleicht auch kombinieren mit Zufallsstichproben, wenn man zum Beispiel dann die positiven Eigenschaften von einer Zufallsstichprobe kombiniert mit denen von einer Nicht-Zufallsstichprobe. Nicht-Zufallsstichprobe ist günstig, man kann sehr schnell eine große Datenmenge erzeugen. hat natürlich aber dann kein Gefühl über die Verzerrung. Bei einer Zufallsstichprobe ist das eher gegeben, aber es ist teurer und dauert wahrscheinlich auch länger. Aber wenn man beide Datenmengen vielleicht miteinander kombinieren kann, könnte man daraus wahrscheinlich die Vorteile nutzen aus beiden Methoden. Inzwischen hat der Konflikt um Sivay bizarre Züge angenommen. So wurde beispielsweise seit Ende September von einem anonymen Twitter-Account fast täglich gegen Sivay Stimmung gemacht. Die Tweets werfen dem Institut vor, untaugliche statistische Methoden zu verwenden und, um das zu kaschieren, Umfragen zu fälschen und Daten von anderen Meinungsforschern zu klauen. Ebenfalls im September legten Forsa, Infas und die Forschungsgruppe Wahlen wegen einer Sivay-Umfrage Beschwerde beim Presserat ein. Wir haben ja die Arbeitsweise von Sivay schon länger beobachtet und als es eine Umfrage bei Focus Online gab, dass hier die große Mehrheit der Bundesbürger nicht wollten, dass Herr Özil und Herr Gündogan in der deutschen Nationalmannschaft spielen, das als repräsentativ ausgegeben haben, haben wir gesagt, das ist ja ein Ergebnis, was nicht stimmen kann aus verschiedenen Gründen, auch weil es andere Umfragen von anderen Instituten gab, die viel niedrige Anteile hatten von 20-30%. Und das haben wir eben zum Anlass genommen, um gegen Focus Online die Beschwerde einzureichen, weil der Presserat ja nur über Presseorgane urteilen kann und nicht über Institute. Dürfen Medien Umfragen verwenden, obwohl, so jedenfalls die Beschwerdeführer, deren Repräsentativität zweifelhaft sei? Am 4. Dezember 2018 entschied der Presserat, ja, sie dürfen. Denn man könne Redaktionen keine wissenschaftliche Prüfung von Umfragemethoden abverlangen. Das wiederum ruft den Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute auf den Plan. In einem offenen Brief drückt der Branchenverband seine Sorge darüber aus, dass Medien zunehmend lax mit Umfragedaten umgehen und Ergebnisse als repräsentativ bezeichnen, obwohl sie es nicht sind. ADM-Geschäftsführerin Bettina Klumpe. Der erste auslösende Faktor war zum Beispiel auch der Ausspruch von Herrn Juncker zur Sommerzeit. Wenn Sie sich daran erinnern, als er sagte, die Bevölkerung will, dass es keine Umstellung der Zeit mehr gibt. Und wenn man sich anschaut, wie damals die Abstimmung bei der EU gelaufen ist, am Ende war es so, 70% derer, die dort ihre Stimme abgegeben haben, waren Deutsche. Und das soll nun die Bevölkerung der EU widerspiegeln. Dennoch wurde die Umfrage in verschiedenen Medien als repräsentativ bezeichnet, kritisiert Bettina Klumpe und mahnt. In Zeiten von Fake News, alternativen Fakten und was alles, das Thema Lügenpresse ist allüberall. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Bevölkerung dem vertrauen kann, was sie liest. Und es geht uns nicht um einzelne Methoden, weil jede Methode hat Stärken und Schwächen. Und auch jedes Institut, das Befragungen durchführt, verwendet auch fast all diese Methoden. So ist es nicht. Aber es geht wirklich darum, dass wir korrekt informieren. George Gallup, you're a wonderful man. You are so good. Gut 80 Jahre nach George Gallups Durchbruch scheint dessen Projekt, die Vermessung der öffentlichen Meinung, etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein. Umfrageergebnisse sind zu mächtigen Waffen im öffentlichen Diskurs geworden. Täglich werden wir mit ihnen bombardiert. Nicht selten widersprechen sie sich und ihre Qualität lässt sich oft nur schwer einschätzen. Haben Sie ein Hörgerät? Hä? Nein. Aber wer will das eigentlich wissen? Und wozu? George Gallups Forgotten Man jedenfalls ist schon lange nicht mehr vergessen. Aber er sendet inzwischen lieber selbst, auf Facebook, YouTube oder Twitter. Braucht man da überhaupt noch Meinungsforschung? Ja, man könnte zugespitzt sagen, man braucht sie in gewisser Weise sogar mehr denn je. Denn wenn wir diese These akzeptieren, dass das Verfolgen von Nachrichten, die Interaktion mit anderen, gerade auch über politische Themen in sozialen Netzwerken, dass wir da so immer stärker abgeschlossene Zirkel, Echokammern, Filterbubbles haben, dann hat das ja zur Konsequenz, dass jeder erstmal für sich denkt, er oder sie sei in einer Mehrheitsmeinung. Wenn das die Richtung ist, in die sich der Austausch über Politik entwickelt, dann wird das in letzter Konsequenz dazu führen, dass wir alle denken, unsere Position ist die einzig wahre. Und umso wichtiger sind dann natürlich gewisse Korrektive, zum Beispiel Meinungsforschung, die da sagen, hey, es gibt auch ganz andere Meinungen. Meinungsforschung, so denkt Deutschland, wirklich ein Feature von Ulrike Köppchen. Es sprachen Frank Arnold und Viktor Neumann, Technik Andreas Stoffels, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Martin Hartwig.